1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer für euch, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Andreas und Andreas ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Andreas, um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar, ich leide an Agoraphobie. Ja, das erklärst du uns? Das ist, gehört eigentlich zu Platzangst. Mhm. Aber nicht die Platzangst jetzt mit Räumen oder sowas. Agoraphobie ist eigentlich, hat mit Menschen zu tun. Also ich habe vor Menschen Angst. Also ich habe Panikattacken, wenn ich zum Beispiel nur vor die Tür gehen muss. Das heißt, du gehst nicht oft vor die Tür? Nein, ich bin eigentlich, man kann sagen, 24 Stunden zu Hause. Wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Das letzte Mal war ich heute früh, weil ich da aufs Gericht gehen musste. Was wahrscheinlich für dich ein schlimmer Gang war, oder? Ja. War das eine Kleinigkeit, weswegen du zum Gericht musstest? Oder nee, was? Das hat mit dieser Agoraphobie zu tun, weil ich habe Gutachten, musste ich jetzt machen. Mhm. Und das ist vor einer Psychiaterin hier aus der Gegend gemacht worden und die hat eben gesagt, dass ich dringend einen Betreuer brauche. Mhm. Und das wird übers Gericht wird das gemacht. Also Betreuer, die werden über Gericht irgendwie vergeben. Wie lange leidest du denn schon an dieser Erkrankung? Du bist 31 Jahre alt? Also, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich schon, als Kind war ich auch schon Einzelgänger gewesen. Also, oder auch als Jugendlicher bin ich auch nie weggegangen. Okay, Einzelgänger oder sowas. Sind ja nur viele Menschen, das ist dann nicht unbedingt krankhaft. Nee, da komme ich noch dazu. Ja. Und es ist aber dann die Jahre immer schlimmer geworden. Also ja. Es ist von Tag zu Tag habe ich da immer gemerkt, Mensch, das gibt's doch nicht. Bist also quasi so du nach der Pubertät da so reingewachsen in diese Erkrankung? Ja, kann man so sagen. Hast du einen Schulabschluss gemacht, eine Ausbildung gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Das ging alles dann noch? Das ging alles, ja. Was hast du gelernt? Ich habe Maurer gelernt. Ja, und wie lange warst du in dem Beruf? Also ich habe meine Lehre abgeschlossen, meinen Fernbrief gemacht und dann habe ich noch 7 Jahre danach gearbeitet. Ja. Und dann habe ich aber den Job verloren, weil eben die Firma, die ist Konkurs gegangen. Hast du denn danach wieder was Neues gefunden oder bist du seitdem arbeitslos? Nee, ich habe danach wieder was gefunden. Ja. In einer Firma bei uns in der Nähe. Das war aber keine Baufirma, die haben so Rolltore und das ganze Zeug gemacht. Okay, aber da hattest du ja dann immer auch mit Menschen zu tun. Wie war das denn für dich? Es war also nicht schön. Also ich bin ungern in die Arbeit gegangen. Und warst dann froh, wenn du wieder alleine zu Hause warst? Ja. Arbeitest du denn im Moment auch oder geht das gar nicht? Nein, geht gar nicht. Bin ich nicht arbeitsfähig. Mhm. Klar, du sagst ja auch, du kannst nicht vor die Tür gehen oder fast gar nicht. Dann wie lange bist du jetzt schon arbeitsunfähig? Jetzt bin ich anderthalb Jahre. Mhm. Also anderthalb Jahre. Ja. Was kann man sagen? Hast du eine Freundin, eine Partnerin? Nein. Ich hatte bis letztes Jahr im Januar hatte ich noch eine gehabt. Aber das hat nicht mehr funktioniert und dann war die Trennung gewesen. Ist die Trennung passiert letztendlich wegen dieser Erkrankung? Jein. Also ja und nein kann man sagen. Ja. Wie gesagt, ich bin eben nicht weggegangen. Sie war immer alleine weg. Mhm. Und dann hat sie mich auch mal betrogen gehabt in der Zeit. Achso, also es war so eine Mischung von verschiedenen Gründen, warum ihr euch dann getrennt habt. Das waren mehrere Gründe. Wie geht denn das, diese ganz praktischen Fragen, wenn du einkaufen... Du musst ja einkaufen. Wie machst du das? Ja, ich gehe meistens immer so abends, 7:30 oder sowas. Gut, aber da sind ja auch noch Menschen im Supermarkt. Ja, aber nicht viele. Also da sind höchstens 2-3 Mann. Mhm. Und weil die 8 schließen sie ja. Mhm. Also wenn man dich zum Beispiel in ein Fußballstadion stellen würde, wäre für dich die größte Hölle, oder? Da würden mich keine 10 Pferde reinkriegen. Kann man sagen, je mehr Menschen da sind, desto schrecklicher wird das. Was würde dann passieren, wenn man dich in ein voll besetztes Fußballstadion zwingen würde zu gehen? Was würde dann passieren? Klipp und klar, ich würde umfallen. Das wäre so schlimm, dass du einen Zusammenbruch bekämst. Ja, ich bekomme dann starke Schweißausbrüche, Übelkeit bis zum Übergeben dann. Das ist auch meistens, wenn ich dann zum Beispiel weiß, ich muss zu früh zu meinem Arzt gehen, weil der weiß ja mit meiner Krankheit. Deswegen, ich werde immer separat, also ich gehe zum Arzt rein und komme da gleich in mein Zimmer rein. Ja. Und aber wenn ich schon weiß, ich muss vor die Tür gehen, das Erste, was ich dann mache, ich gehe ins Badezimmer, übergebe mich, als wenn es keinen Morgen geben würde. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wenn sie mich in ein Fußballstadion stecken würden, da würde das Gleiche passieren, nur noch viel stärker, und ich würde Atemnot bekommen, weil ich leide auch noch an COPD. Und das ist eine Lungenerkrankung. Ja, genau. Mhm. Und die würde dadurch verstärkt dann. Ja. Mhm. Und Schweißausbrüche und also, das ist, als wenn Sie sich zum Beispiel in die Sauna setzen würden. Mhm. So würde ich das Schwitzen anfangen. Mhm. So, das ist ein ganz klares Krankheitsbild in der Psychologie, in der Psychiatrie, ein bekanntes Krankheitsbild. Du hast gerade von einem Arzt gesprochen. Bist du bei einem Psychiater in Behandlung oder bei einem normalen Allgemeinmediziner? Ich bin zurzeit beim Allgemeinmediziner, aber jetzt habe ich durch diese Betreuung, weil ich kann ja auch zum Beispiel nicht so regelmäßig Bankzeug machen oder aufs Arbeitsamt gehen, das schaffe ich ja nicht. Mhm. Und da hilft mir eben der Betreuer und der hilft mir eben auch einen Platz bei einem Psychologen oder Psychiater eben zu finden. Genau, also ich finde schon natürlich gut, dass der Betreuer dir hilft, zur Bank zu gehen. Aber letztendlich muss es natürlich dahin führen, dass du dass dir grundsätzlich geholfen wird. Und wenn der Betreuer dir hilft, zu einem Psychologen, einem Psychiater zu gehen, ist das natürlich der richtige Weg. Ich frage mich nur, wenn du dich jetzt so lange schon damit rumschlägst, warum hast du das noch nie selbst in die Wege geleitet, zu einem einem Fachmann zu gehen? Ich sage mal so, mir wurde halt lange Zeit eingeredet, dass es bloß eine Einbildung ist. Wer hat das eingeredet? Familie. Und so, also die verstehen das nicht. Jetzt verstehen sie es, weil ist das eben alles ins Laufen gekommen. Der Arzt, bei dem du bist, bist du bei dem schon länger? Bei dem bin ich jetzt das ist ein neuer Arzt, bei dem bin ich jetzt bei 1,5 Jahren. Ja. Weil wie sich damals meine Freundin von mir getrennt hatte, bin ich weggezogen von da. Und jetzt bin ich in eine neue Stadt gezogen, musste mir auch einen neuen Arzt holen. Okay, aber 1,5 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. Ich wundere mich, dass der dich nicht schon viel früher weiter überwiesen hat zu einem Psychiater oder einem Psychologen. Nee, mein letzter Arzt, den ich hatte, in der anderen Stadt, der hat mich auf Reha geschickt. Mhm. Was heißt Reha? In eine Klinik, eine psychosomatische Klinik. Mhm. Psychosomatische Abteilung war ich so gewesen. War ja nicht die falscheste Idee. Oder? Also du warst dann auch da? Ja, ich war da. Es waren 5 Wochen gewesen. Also hat dir aber nichts gebracht? Nicht so wirklich. Hat man sich denn dort auch wirklich um dieses Problem gekümmert? Eigentlich nicht so. Ja. Also ich habe nur einmal in der Woche habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Psychologin. Einmal in der Woche nur? Ja, einmal in der Woche. Und die restliche Zeit, was hast du da gemacht? Die Anwendungen, was es da halt alles gegeben hat. Was für Anwendungen? Zwecks so Atemtechniken, eben diese Lungenerkrankung. Mhm. Was gab es da noch? Wandern musste ich gehen. Wandern? Ja. Na super. Das ist eine tolle psychosomatische Klinik. Also da warst du fehl am Platz, glaube ich. Das war aber auch, das Beste war ja, diese Klinik, die hatte ja sogar noch Hotel mit drinnen gehabt. Mhm. Also da waren auch normale Leute drin gewesen. Also, dir ist klar, dass du richtig professionelle Hilfe brauchst. Ja, das habe ich jetzt, und weil ich habe auch, wie gesagt, ich habe einen Sohn. Ah. Und das war eigentlich jetzt auch mit der Hauptausschlagpunkt, warum ich das mache, weil mein Sohn, der fragt mich immer, wann gehen wir mal Fußball spielen oder wann gehen wir mal ins Schwimmbad und so. Wie alt ist denn der Sohn? Der ist 10. Ah ja. Also, Andreas, natürlich, du machst es für dein Kind, aber du machst es natürlich für dich. Du bist ein junger Mann von 31 Jahren. dein ganzes Leben liegt noch vor dir. Und du hast eine Erkrankung, wo die Chancen recht groß sind, dass man dieses Problem in den Griff bekommt. Das heißt, du musst es angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch vielleicht freuen würdest, irgendwann wieder arbeiten zu können. Ja, das sowieso. Also ja. 24 Stunden, wenn man zu Hause ist. Also genau, genau. Ich gehe schon raus, also ich gehe auch spazieren, aber meistens ja. Nachts. Ja. Also Sommer mag ich überhaupt nicht. Also Sommer oder so Frühling, das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Weil viele Menschen draußen sind, was hell ist, genau, was belebt genau, ist. Und die Nacht genau. ist natürlich verschwiegen und da sind nicht viele Menschen da, da kann man so durch die Straßen huschen. Ja, also ich gehe nachts eigentlich, ja, mindestens 3-4 Mal die Woche gehe ich nachts immer raus. Verstehe. Mhm. Ansonsten ein einsames Leben. Ja, das kann man so sagen. Mhm. Andreas, also du bist ja auf dem besten, auf einem guten Wege. Du hast es ja jetzt auch so eingesehen, dass du etwas unternehmen wirst und der Betreuer wird dich da ein bisschen führen und der Lot zu sein. Dennoch würde ich dir gerne noch ein paar Tipps von meiner Psychologin an die Hand geben, was sie in deinem Fall für sehr gut erachtet. Je mehr Wissen und Infos du hast, desto besser ist es für dich. Ja, also auf jeden Fall. Also ja. Hilfe würde ich gerne annehmen. Oder gerne. Andreas, gerne. Also, dann bitte ich dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und das, ja, dass es richtig bergauf geht und du irgendwann wieder ein ganz normales Leben führen kannst. Jo, und ich wollte dir mal sagen, du machst eine echt super Show und du gibst auch Menschen Hoffnung, die vielleicht langsam keine mehr haben oder so. Ich danke dir sehr, Andreas. Vielen Dank. Ja. Jetzt legst du auf. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere heiße Nummer hier. So erreicht ihr uns. Übrigens, wenn ihr noch mehr über unsere Sendung wissen wollt, dann solltet ihr nachtlager.de anklicken, www.nachtlager.de. Das sind die Fanseiten unserer Sendung und das ist ein ganz tolles Portal, nachtlager.de. Oliver, 24, guten Morgen Oliver. Hallo Domian. So, um was geht's? Domian, ja, ist ja super, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich fange mal klein an. Gerne. Ich war in Haft gesessen. Warum? Bis zum 25.08. Ja, wie lange? Diesmal war ich 17 Monate drin. Also ich war häufiger drin. Warum? Warum? Ja, wegen Betäubungsmitteln. Also ich habe Betäubungsmittel besetzt und halt Beschaffungskriminalität damals. Betäubungsmittel, was heißt das genau? Was hast du gemacht? Ja, ich habe halt rumexperimentiert, ne, als junger Kerl. Und habe halt jede Droge ausprobiert und wurde halt abhängig. Ne. Welche Drogen waren das in erster Linie? In erster Linie Cannabis. Cannabis. Cannabis, Amphetamine, Kokain. Ja. Und also, später dann auch Heroin probiert. Ah ja, also eine ganze also Palette. Ruhig, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ich habe in Haft auch immer deine Sendung geguckt und ich habe mir vorgenommen, dass ich mit dir darüber reden will. Ja. Und das ist nicht mein einziges Problem. Mein schlimmstes Problem momentan ist, wo ich gern deinen Rat hätte, ist, ich habe ein Kind. Mhm. Mein Sohn, der wird jetzt 8 Jahre am 15.11. 8 Jahre schon? Richtig. Mann, hast du aber früh angefangen. Ich habe früh angefangen. Ja. Ja, mit allem leider. Ja. Hätte ich nur immer auf meine Mutter gehört, ne? Ja. Jedenfalls, so, der wird jetzt 8 Jahre und meine Ex-Freundin, also die Mutter von meinem Kind, hat eigentlich nie irgendwelche Probleme gemacht oder so. Hm? Und jetzt fängt sie halt an, mir die Pistole auf die Brust zu setzen und sagt mir, du bist am Samstag da, ansonsten siehst du dein Kind nicht mehr. Ja? Also sie droht mir, sie erpresst mich. Und der Punkt ist, ich soll alleine kommen. Es soll bloß keiner dabei sein, ob Familie, Mutter, Bruder oder Freundin. Ja. Ich soll allein kommen. Und ich weiß aber, weil ich die Frau schon lange kenne, was sie eigentlich will. Es geht nicht nur darum, dass ich zum Kind komme, wie sie es hinstellt, sondern dass ich zu ihr komme. Das heißt, sie will dich zurück? Genau. Mhm. Sie wünscht sich das immer, dass der Vater vom Kind mit ihr heiratet und mit ihr das Kind großzieht. Wie lange seid ihr denn schon getrennt? Ja, jetzt insgesamt so richtig getrennt 6 Jahre. Das waren so lange schon? Ja. Und sie hat es immer noch nicht verwunden? Wie bitte? Und sie hat es immer noch nicht verwunden? Ich weiß es nicht. Also offensichtlich nicht, wenn sie dich wieder zurückhaben will. Ja, sie hatte zwischendurch mehrere Freunde. Mhm. Hast du denn? War das Thema eigentlich auch gegessen, aber es war halt meine erste große Liebe. Ja. Erste Frau, mit der ich halt auch richtig Verkehr hatte. Ja. Sie wurde gleich schwanger. Ja. Ja. Sie hat auch gemeint, sie verhütet. Ich war 15 zur Zeugungszeit und war Wahnsinn. Total schockiert eigentlich. Ja. Hast du denn eine Freundin zurzeit? Ich habe eine Freundin, ja. Ja. Und das genau ist auch der Punkt. Sie hat schon mal Beziehungen zerstört Und das lasse ich diesmal nicht zu. Ich greife ja auch, werd älter und habe auch in der Haft viel Zeit gehabt nachzudenken. Und ich möchte es einfach so nicht mehr. Und ich will mich denn, auch nicht erpressen. Ist das denn gerichtlich geregelt, wie viel Zeiten du mit deinem Kind verbringen darfst? Oder habt ihr das irgendwie alles so locker bisher gemacht? Bisher ging es ja. Also jetzt ist er ja fast 8. Bisher war es nie ein Problem. Ja. Er hat immer gut von mir gesprochen, mich gut hingestellt und das hieß, ich bin im Krankenhaus. Also ich wollte ihm das nicht gleich erklären, weil er noch zu jung ist. Ich wollte ihm das erklären, wenn er mal im Teenie-Alter ist, kann man so sagen, damit er das besser versteht. Ja, nee, was ich wissen möchte, ist, es gibt keine richterliche Verfügung, wie ihr miteinander umgehen sollt und wann du das Kind sehen darfst. Nein, das aber... Ihr habt euch so geeinigt all die Jahre, immer. Bisher ja, bis zum letzten Telefonat, weil ihre Mutter mischt sich da sehr gern ein und ich sage jetzt einfach mal das krass, die sind die Legendäre, ja. Und es wird auch ausgenutzt. Und dann werde ich beschossen von der ganzen Familie und fühle mich da ratlos. Also ich bin am Verzweifeln, ganz ehrlich. Zahlst du Unterhalt? Leider nicht. Es war ja nicht möglich. Ich war ja lange Haft insgesamt. Ja gut, aber zwischendurch hättest du es ja tun können. Hast du auch nicht gemacht. Das ist richtig, ja. Ich hab nicht gearbeitet. Das heißt, du hast noch nie Unterhalt gezahlt für den Jungen? Nein. Das ist ja auch heftig. Das stimmt, da hast du recht. Es war halt so, es wurde die ersten 6 Jahre Unterhaltsvorschuss gezahlt. Und ich war überrascht, mit 15 kommen die mir mit so einer Nachricht, dass ich Vater werden soll. Dann komme ich mit 16 in Haft schon, das erste Mal. Aber dann will ich immer sagen, dann hast du, wenn du so früh schon in Haft kamst und jetzt gerade warst du wieder 17 Monate in Haft, hast du aber richtig Scheiße immer gebaut, ne? Also insgesamt war ich 62 Monate im Gefängnis. Boah. Weil und du mit dem Zeug auch gehandelt hast, oder was? Nein, es war Beschaffungskriminalität. Und das Schlimme fand ich ja in dieser Haft jetzt. Was heißt Beschaffungskriminalität? Diebstähle. Diebstähle? Ja, Diebstähle, dann hat man die Geräte verkauft, halt, um sich Drogen zu kaufen. Um die Drogen, verstehe. Ja, genau. Das habe ich halt mehrfach gemacht und war halt Wiederholungstäter. Na, im Prinzip hast du es deine ganze, wie es frühe Zeit deines Erwachsenseins gemacht. Ja. Du hast auch nichts gelernt. Ja, ja. Du hast. Von 15 an bis kann man sagen, 20 war ich total Banane im Kopf, kann man so sagen. Du hast doch nichts gelernt. Doch, mittlerweile ja. Ja. Also einiges. Hast du eine Ausbildung? Nein. Nee. Ich war ja in Haft. Ich war ja 62 Monate in Haft. Ja, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Ja, da hast du einen Schulabschluss. Ja, den habe ich in Haft gemacht auch. Was für einen Schulabschluss? Ein Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Es ging dort nicht anders. Also in Haft ist die Möglichkeit, man kann einen Abschluss machen. Verstehe. Habe ich mir gedacht, bei der vorletzten Haft, das waren 21 Monate, dachte ich mir, ach, nutze die Zeit einfach mal sinnvoll, statt hier nur rumzusitzen. Ja, sehr gut. Und, ja, mach einen Abschluss. So, den habe ich. Nochmal, bevor wir über dein Kind und die Ex weiterreden, ein paar Sätze zu dir. Du bist jetzt seit 25.08. raus, das ist ja noch nicht so sehr lange. Ja. Sind wir denn sicher, dass du nicht wieder reinkommst irgendwann? Also ich bin mir sicher wie noch nie, aber das hat einen speziellen Grund. Nämlich? Ich hatte noch nie Endstrafe. Also dieses Mal ist Endstrafe. Ich hatte Bewährung immer. Ich bin raus auf Therapie und habe es entweder abgebrochen oder bin nicht erschienen. Und dann ging die Verhaftung natürlich wieder recht schnell. Ich war auch 4-mal in Haft. Klingt immer so krass, oh je, der Mensch war 4-mal in Haft und ist so jung. Ich war ja nur ein paar Tage draußen, kam wieder rein, dann war ich Wochen draußen und kam wieder rein. Okay, also du bist jetzt für dich sicher, die Sache ist abgeschlossen, ich will jetzt ein anderes Leben führen. Ja. Was sind deine Pläne? Meine Pläne sind momentan, jetzt im Moment, ich kriege ja Medikation seit der Haft. Weil du immer noch abhängig bist. Ja, also ich habe mir Methadon gekriegt, das habe ich dann aber abgesetzt, wo ich raus bin. Ja. Fühle mich auch jetzt einigermaßen gut. Kriege aber noch Diazepam, also Benzos, das sagt ja sicherlich was. Und ich kriege Ritalin, Concerta. Ja, okay, also da ist noch eine ganze Menge im Argen. Richtig. Was sind denn noch deine Pläne so beruflich zum Beispiel? Beruflich, ich will unbedingt eine Ausbildung machen. Und ich weiß, dass ich mich ein Jahr vorher bewerben soll. Was möchtest du gerne machen? Also mein Wunsch wäre eigentlich immer Koch gewesen. Vater ist, der hat auch seine Lehre nicht zu Ende gemacht, aber der hat Koch 2,5 Jahre gelernt und dann die Prüfung halt nicht gemacht. Ist ja ein guter Plan. An Kochen. Ja. Und da habe ich ein bisschen was gelernt. Okay, das ist eine Perspektive, finde ich auch sehr gut, wenn du da jetzt sehr diszipliniert rangehst. Und vor allen Dingen musst du auch verdammt diszipliniert sein, Oliver, um für deinen Sohn mal endlich ein Vorbild zu sein. Da hast du recht. Mann, irgendwann musst du deinem Sohn die Wahrheit sagen. Und ich tue immer alles. Also wenn ich ihn sehe, ich gebe alles, damit er gut von mir denkt. Damit er niemals so denkt wie ich von meinem Vater. Ja. Aber dafür musst du jetzt auch ein bisschen richtig auf die Füße kommen, ne? Das ist ein harter Weg noch, glaube ich. Du hast so viel schon Mist gebaut und auch so viel Zeit verloren. Aber das geht noch. Du bist erst 24. Wenn du das willst, schaffst du das auch. Bin ich ganz sicher. Bin ich ganz sicher. Das wollte ich von dir hören, Domian. Ja, bin ich ganz sicher. Ich habe schon so viele Geschichten gehört und Leute mitgekriegt, die auch noch viel später. Es ist immer eine Frage des eigenen Willens und des Entschlusses. Und wenn man das wirklich will, schafft man wahnsinnige Sachen, sage ich dir. So, jetzt aber nochmal zu deinem Sohn und deiner Ex-Frau. Hm? Du hast recht, lass dir auf keinen Fall von der irgendwas kaputt machen, wenn du jetzt eine Beziehung hast. Richtig, das ist. Und lass dir auf keinen Fall auch von der das Verhältnis zu deinem Sohn kaputt machen. Ja, da habe ich so Angst vor. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann muss das halt gerichtlich geklärt werden, wie oft und wann du ihn sehen kannst. Ja, und das habe ich ihr per SMS geschrieben, dass ich das machen werde, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß. Mhm. Und dann haben die mich fertig gemacht. Sie sind schockiert über diese SMS, also ich habe sie bei SMS geschrieben, ich konnte mich da einfach besser ausdrücken, weil die immer so rumschreien müssen und es nicht meine Art ist. Und dann habe ich denen halt eine SMS geschickt, eine 10 Seiten lang, also ihr eigentlich, Mutter vom Kind. Und ihre Mutter hat mich dann angerufen und hat mich halt stundenlang zusammen geschissen, auf gut Deutsch, und bis ich halt aufgelegt habe. Mit welchem Grundargument? Mit dem Grundargument, dass sie schockiert ist über diese SMS, wie ich jetzt auf diese Art und Weise... Okay, dann soll sie mal ein bisschen schockiert sein. Vielleicht reißen sie sich dann etwas zusammen, dass sie nicht auf dem Rücken des Kindes da ihre Kriege austragen. Und dann drohen die mir und sagen, ja, dann sagen wir deinem Kind, was für ein Verbrecher du bist und so, und machen dich schlecht. Und da habe ich gesagt, das ist eine Unverschämtheit, was ihr da macht. Mhm, das finde ich auch. Deshalb solltest du, der Junge ist schon 10 Jahre, das ist schon ein gutes Alter, solltest du allmählich dem Jungen selbst mal erklären, was war. Er wird jetzt 8. Also 8, okay. Kann man auch schon ein bisschen erklären. Mhm. Ja, klar. Deswegen möchte ich ihn allein treffen an der Schule. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und da fahre ich gerne dann mal die 80 Kilometer. Ich sammle mir das Geld zusammen und nächste Woche habe ich... Ich wollte gestern fahren. Mhm. Ich habe aber das Geld nicht mehr zusammengekriegt. Und dann habe ich gesagt, gut, auf Beinbrecher mache ich das jetzt auch nicht. Ja. Da warte ich ab, ob ich es jetzt heute mache oder nächste Woche. Ich bin wirklich immer, ich meine, die Welt ist ja voller Geschichten, tausende von solchen Geschichten. Ich bin immer so wütend, wenn ich das höre, dass es sind ja in der Regel Frauen, die ihre Macht da ausspielen, dass sie ihre Macht auf dem Rücken der Kinder ausspielen. Das ist so niederträchtig, ist das. Ja. Und ihr Jungs, ihr Männer steht dann da und habt sehr wenig Zugriff und müsst kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und ich bin sicher, irgendwann rächt sich das, weil die Kinder das, wenn die älter sind, kapieren die das, was die Mütter da gemacht haben. Domian, du bist lache. Sie hat zu mir gesagt, wo sie schwanger war. Da hat sie mir erstmal schockiert, ne? Sie ist schwanger. Und dann sagt sie zu mir tatsächlich, jetzt habe ich dich, wo ich dich will. Ich habe mit dir ein Kind und ich werde mein ganzes Leben mit dir Kontakt haben, ob du willst oder nicht. Mhm. Die ist so eine Dominante. Mhm. Normal reden ist fast unmöglich mit der Frau, weil sie halt einfach andauernd streitet. So, deswegen finde ich diese SMS, die du ihr da geschickt hast, als Warnschuss schon mal sehr gut. Vielleicht, das hab ich richtig gemacht, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich absolut richtig. Vielleicht bewirkt das ja, dass sie sich da doch besinnt und dass das vernünftig geregelt wird. Wenn das nicht vernünftig geregelt wird, musst du diesen Schritt gehen. Dann musst du den Rechtsanwalt nehmen. Auch wenn du kein Geld hast, gibt es da Mittel und Wege, dass das finanziert wird. Wir haben Pflichtverteidiger, oder? Ja, genau. Da musst du andere Seiten aufziehen. Oliver, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Also wir sind uns uns einig, dass du Koch lernen wirst. Ja, irgendwas mit Essen, vielleicht auch Bäcker. Oder Bäcker, irgendwas mit Essen, das macht dir Spaß. Ja. Und wir sind uns einig, dass du nie wieder im Knast landen wirst. Da bin ich mir, also da sind wir uns echt einig. So, und wir sind uns einig, dass wenn du diesen ganzen Methadon-Scheiß und alles hinter dir hast, dass du nie wieder Drogen anfasst. Ich verspreche nichts. Hör mal. Ich wäre schwach immer gewesen. Nee, komm. Das ist aber jetzt ein übler Ausgang des Gesprächs. Wir reden also, so lange... Wenn ich dir das jetzt verspreche, weiß ich, dass ich das vielleicht nicht halten könnte. Nein, du sollst es aber halten. Wir haben so lange gerade über dein Kind gesprochen. Wenn ich zum Beispiel, ich bin irgendwo und wird was gekifft und dann kiff ich halt mit. Nein, dann kiffst du nicht mehr mit. Nach der Geschichte, die du hinter dir hast, kiffst du nicht mehr mit. Dann sagst du nein. Das ist ein Teil deines Disziplinierungsprogramms. Du willst für deinen Sohn da sein. Du willst ein Vorbild sein. Ja. Du hast über 60 Monate schon im Knast gesessen. Wie blöd ist das? Wie blöd ist das für einen jungen Kerl? Ja, natürlich. Das muss dir doch Lehre genug sein, zu sagen, Schluss aus, ich gehe komplett von dem Zeug weg. Dieses Zeug hat mir so viel Unglück gebracht. Ist doch so. Ja. Ja, dieses Mal bin ich ja in Haft gekommen, weil die UK positiv war. Es war eine Auflage als Bewährung. Und ich war 2,5 Jahre draußen und ich habe gedacht, ich schaff's. Und dann welche dieser blöden UK. Deswegen will ich nicht so blöde Sätze von dir hören. Ja, wenn irgendwo gekifft wird, dann kiffe ich mal wieder mit. Ja, das passiert mal öfters und deswegen möchte ich halt ungern so sprechen. Ja, das finde ich. Versprechen, dass ich's finde ich schwach jetzt. Ich hätte mich gerne mehr von dir verabschiedet, indem du gesagt hast, ja, es wird mir schwer fallen, aber ich werde das machen. Für meinen Sohn. Versuchen. Ja, weil ich habe schon so oft in meinem Leben was versprochen, es hat nicht immer geklappt. Domian. Vielleicht telefonieren wir in einem Jahr nochmal. Mhm. Und dann bin ich sehr gespannt, was du mir erzählst. Okay, das würde mich freuen. So, Oliver, hau rein und viel Glück wünsche ich dir. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Dankeschön, vielen Dank. Alles Gute, Oliver, tschüss. Dankeschön, dir auch, tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 43, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Herr Thorsten. Domian. Ja, Herr Thorsten. Um was geht's? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Fang einfach mal an. Ich bin manisch-depressiv. Also du bist manisch-depressiv? Genau, ja. Und habe jetzt im Januar, am 18. Januar, meine Frau verloren an Krebs. Mhm. Wie lange hast du diese psychische Erkrankung schon? Ach, schon seit meiner Jugend. Seit deiner Jugend? Seit meiner Jugend, ja. Bist du in Behandlung? Ja, ich bin in Behandlung. Wieder mal. Manisch-depressiv, erklären wir mal kurz, ist eine Erkrankung, dass man Phasen hat, wo es einem wahnsinnig gut geht und man ist richtig, ganz genau. Hochgestimmt und dann gibt es ja Phasen, wo man denkt, wo die ganze Welt... Wo man total im Keller ist, ja. Man wirklich nichts verschafft. In welcher Phase bist du gerade? In einer depressiven. Ja. Das hängt natürlich auch mit meiner Situation zusammen. Ich habe meine Frau, wie gesagt, am 18. Januar verloren, an Krebs. Das ist natürlich, wenn man schon überhaupt angeschlagen ist, seelisch, wenn dann ein solcher Schicksalsschlag kommt, ist das natürlich ungemein schwierig und schlimm. Das war eine Beziehung, die ich geführt habe, die war, wie soll ich sagen, außergewöhnlich. Gut. War schön. Ja, eine schöne Beziehung. Wie lange wart ihr jetzt zusammen und verheiratet? 10 Jahre waren wir verheiratet. Wie viel? 10 Jahre. 10 Jahre. Zehn Jahre waren wir verheiratet und letztes Jahr, am 1. Juni, hat meine Frau die Diagnose bekommen, dass sie Lungenkrebs hat. Und ich habe ein Problem damit, weil das ging so schnell. Ja. Das ging so schnell, so furchtbar schnell. Ja, also ein halbes Jahr quasi. Richtig, genau. Und wir sind sofort, also als wir die Diagnose bekamen, wir sind erst auf die Bahn weggegangen, ich bin zusammengebrochen. Meine Frau auch. Und war deine Frau Raucherin? Ja, ja, ja. Ist sie dann noch operiert worden? Nein. Das war nicht zu operieren. Meine Frau hatte einen ganz aggressiven Krebs. Eine ganz aggressive Art von Krebs, von Lungenkrebs. Und da war nichts zu machen. Meine Frau ist gleich von vornherein palliativ behandelt worden. Achso, das heißt, es gab auch keine Bestrahlung, Chemotherapie, gar nichts? Doch. Klar, doch, die gab es. Meine Frau, wir sind quasi einen Tag nach der Diagnose sind wir ins Krankenhaus gefahren und jetzt dort ihre erste Chemotherapie bekommen. Und hat sie denn dann sehr leiden müssen in die letzten Monate? Ja, es war furchtbar. War sie im Krankenhaus oder zu Hause? Meine Frau war nachher mehr im Krankenhaus, als wie sie zu Hause war. Womit ich ein Problem habe, das war, meine Frau, also die ist aus dem Krankenhaus gekommen, also 3 Tage vor ihrem Tod hat man sie entlassen. Und sie wirkte sehr, sehr geschwächt. Ja. Und das war furchtbar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, sie sagte dann, einen Tag vor ihrem Tod, sagte sie zu mir, Schätzchen, ich möchte gerne nochmal baden. Und dann sagte ich, wie soll ich dich in die Badewanne kriegen? Wie soll ich das schaffen? Und dabei irgendwie habe ich es dann geschafft und naja, dann lag sie da und in der Badewanne und da sagte sie zu mir, ich möchte, dass sie das Badezimmer verlässt. Ich möchte etwas sagen, aber bitte nicht zuhören. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich in mein Wohnzimmer gegangen und ich hörte sie laut reden. Und irgendwann rief sie mich dann so, jetzt, mein liebe Schätzchen, kannst du wiederkommen? Du hast nicht verstanden, was sie gesagt hat im Wartezimmer? Nein, nein. Ich habe ihr jetzt versprochen, dass ich ihr zuhöre. Das, du hast versprochen, dass du ihr nicht zuhörst? Ja, ja. Das heißt, sie hat in der Badewanne gesessen, die Tür war offen und sie hat irgendetwas zu dir gesagt. Ja. Aber ja, sie wollte nicht, dass du es hörst. Richtig, richtig. Und wie erklärst du dir das? Ich glaube mal, dass sie verabschiedet hat. Meine Frau ist am 8. Januar geboren worden, also am 8. Januar zur Welt gekommen und am 18. ist sie verstorben. Und als du dann wieder in das Badezimmer kamst und dann hast du sie aus der Badewanne rausgehoben. Ja. Und dann hat sie nichts weiter mehr zu dir gesagt? Nein, nein. Da hat sie mich geküsst und hat nur zu mir gesagt, ich liebe dich. Und das war auch ein Sonntag gewesen. Mhm. Und ich hatte Montag einen wichtigen Termin gehabt. Mhm. Ich musste dort dringend hin. Ich musste ganz viele Dinge erledigen. Und ich bin mit einem Scheißgefühl, habe ich meine Wohnung verlassen. Mhm. Und bin dann nach Hause gekommen, nach 2 Stunden circa, war ich wieder zu Hause. Ja. Und habe meine Frau dann, ich kam in die Wohnung rein und ich hab gefragt, Schätzchen, ist alles in Ordnung, ist alles okay? Ja. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und dann lag meine Frau im Bett. Und da kam ihr Blut aus der Nase und aus dem Mund. Und sie hat kaum noch geatmet. Mhm. Und daraufhin, ich bin total ausgeflippt. Hast du da einen Krankenwagen angerufen? Ja, ich hab den Notarzt angerufen und die waren innerhalb von 20 Minuten waren sie dann da und da kam dann ein Notarzt und der hatte mich dann gleich gefragt, ob ich eine Patientenverfügung hätte. Sag ich ja, sag ich, habe ich, weil es war eigentlich geplant gewesen, dass meine Frau in ein Hospiz geht. Mhm. Aber das, was ich dazu sagen muss, wir haben über alles offen und ehrlich geredet. Mhm. Ich wusste, dass meine Frau nicht mehr lange zu leben hat und sie wusste es auch. Ja. Warum hat der Arzt nach der Patientenverfügung gefragt? Was war der Hintergrund? Ich weiß das nicht mehr so genau, weil ich war durch den Wind. Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Deine Frau lag da mit Blut aus dem Mund, aus der Nase und sie lebte noch. Ja, dann haben sie meine Frau mitgenommen. Mhm. Da haben sie meine Frau mitgenommen und eine gute Stunde später bekam ich dann einen Anruf aus dem Krankenhaus, ich möchte bitte sofort kommen, dass meine Frau im Sterben liegt. Da bist du hingefahren? Und da bin ich hingefahren und... War sie dann noch ansprechbar? Nein, nicht mehr. Nein, überhaupt nicht mehr. Ist sie dann da gestorben? Nein, ich kam in das Zimmer rein und das fand ich so furchtbar. Das war so ein Dreibettzimmer gewesen und da habe ich dann wirklich Alarm geschlagen, habe gesagt, weil ich möchte, dass meine Frau hier aus diesem Zimmer rauskommt, weil ich möchte ein eigenes Zimmer haben, weil ich möchte mich von meiner Frau verabschieden. Mhm. Und dann kam dann die Ärztin und sagte, das geht völlig in Ordnung, kleinen Moment, weil wir sind ein bisschen überlegt, sagte sie doch noch zu mir und naja, und dann irgendwann bekommen wir ein Einzelzimmer da und aber der Kampf, der dauerte wirklich dann noch 12 Stunden. Mhm. Warst du während dieses ganzen Kampfes bei ihr? Ja, ja, ich war bei ihr. Und warst dann auch in der Todesminute auch da? Ja, ich war bis zum Schluss war ich bei meiner Frau. Und sie ist in dieser Zeit des Kämpfens nicht mehr wach geworden. Doch, sie wollte immer wieder aufstehen. Sie wollte immer wieder aufstehen und immer wieder aufstehen. Sag ich, du kannst nicht mehr laufen, habe ich gesagt. Sie war dann doch eher verwirrt und nicht mehr so ganz klar. Richtig, ja. Aber sie wollte immer wieder hoch und sie hat die Augen geschlossen gehabt und ihre beiden Arme, die griffen immer irgendwie in den Himmel und sie hat nach irgendetwas gesucht. Mhm. Irgendwann habe ich dann den Ärzten gerufen und habe gesagt, können Sie meiner Frau nicht irgendetwas geben, was sie so ein bisschen ruhiger macht. Mhm. Na, dann hat man ihr dann irgendwas eingeflößt und naja, dann um 21.30 Uhr, ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Hm. Sie waren furchtbar. Meine Frau, die hatte die ganze Zeit die Augen geschlossen gehabt und hat lange Atemaussetzer gehabt. Hm. Während des Todeskampfes da und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da riss sie dann die Augen auf. Und der Mund ging weit auf und dann kam der letzte Atemzug. Mhm. Und dann bin ich am Bett zusammengebrochen. Mhm. Bin zusammengebrochen. Und Ich habe meine Frau geküsst. Ich habe sie zugedeckt. Ich habe ihr die Augen geschlossen. Und dann bin ich ins. Ich habe immer auf die Uhr geschaut. Ich weiß nicht warum, das war für mich irgendwie wichtig. Und dann war es 21.30 Uhr. Punkt 21.30 Uhr ist meine Frau verstorben. Ja. Und dann war sie fort. Ja. Und der ganze Körper hat doch gezittert von ihr, der hat vibriert. Das ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht, dass man die Augen schließt und der Mensch geht. Das ist furchtbar. Und sie hat wirklich, wirklich gelitten. So, dieses schlimme Erlebnis hast du im Januar gehabt. Im Januar ist deine Frau gestorben, jetzt haben wir Oktober. Und du bist selbst seelisch erkrankt, hast eine manisch-depressive Erkrankung. Ja. Hast du denn danach, ich meine, das ist ja nun ein erschütterndes Erlebnis, wenn man so einen nahen Menschen so verliert. Hast du danach schnelle und besonders intensive psychologische Hilfe gehabt oder hast du alles mit dir alleine ausgemacht? Erstmal mit mir alleine. Ich war lange auf der Suche gewesen. Ich war lange auf der Suche gewesen, überhaupt einen Therapeuten zu finden. Weil das wäre eine Katastrophe hier gewesen in Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Hast du denn jetzt einen? Ich habe eine Therapeutin, ja. Und ich bin dankbar, dass ich die habe. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass durch diesen Therapeuten und durch die Medikamente, naja, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Stabilität in dein Leben gekommen ist? Ja, schon. Aber es kommen immer wieder Rückschläge. Verstehe. Und bist du denn auch sehr alleine oder hast du... Ich bin alleine, ich bin komplett alleine. Du hast keine Kinder, ihr habt keine Kinder? Nein, leider nicht. Ich wollte immer Kinder haben. Oder wir wollten immer Kinder haben. Aber es hat nie geklappt, ich weiß nicht warum. Kein Freund, auch nicht, keine Verwandten mehr, ganz Engel. Ich hab einen Bruder, beziehungsweise ich habe zwei Brüder. Und zu dem einen Bruder habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Wohnt er auch in Hamburg? Ja, der wohnt ein paar Häuser weiter. Das heißt, den kann man dann schon mal besuchen. Das geht richtig, schon. Ja. Ich bin froh, dass ich den habe, weil meine Frau und ich, wir waren so innig. Also Thorsten, was diese psychologisch, therapeutisch, psychiatrische Behandlung anbelangt, scheinst du ja in guten Händen zu sein. Ja. Ich würde aber gerne dich noch beraten lassen von meiner Psychologin in Sachen Trauerbewältigung. Du wohnst in Hamburg. In Hamburg wird sehr viel angeboten. Wir würden uns vielleicht für dich gerne mal schlau machen, was es vielleicht an Trauergruppen gibt, Trauerseminare, solches in der Richtung, damit du das nicht alles alleine stemmen musst. Ja. Vielleicht ist es für dich auch hilfreich, wenn du mit anderen Menschen zusammenkommst, die auch einen lieben Menschen verloren haben. Ja. Da kann man sich das Herz ausschütten und jeder weiß, was das bedeutet. Und man muss sich nicht schämen da. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das war eine ganz, ganz innige Liebe zwischen meiner Frau und mir. Das war... Umso dramatischer ist das natürlich, dann den Menschen zu verlieren und dann auf die Art und Weise zu verlieren. Und alles, was du mir gerade geschildert hast, ist so eingebrannt in dein Gehirn, dass du das wahrscheinlich sowieso nie vergessen wirst. Und nein, niemals. Niemals. Ne? Ich habe heute Nacht, also beziehungsweise vergangene Nacht, habe ich einen Albtraum gehabt. Das war für mich furchtbar. Ich bin wirklich schweißgebadet aufgewacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe einen Traum gehabt, den kann ich gar nicht beschreiben. Der war furchtbar. Glaube ich. Thorsten, wir machen es mal so. Wir beenden das Gespräch jetzt hier. Ja, okay. Und dann wirst du von Magdalena angerufen und wir versuchen dir in dem Rahmen, was wir können, zu helfen. Ansonsten wünsche ich dir wirklich von Herzen viel Kraft und viel Energie, dass du diese schwere Zeit jetzt überstehen wirst. Und ich glaube, dass der Gedanke an deine Frau, an die Liebe und an das, was sie vielleicht gerne würde wollen, dass dir das schon die Kraft gibt, nach vorne zu gucken. Denn sie würde ja nicht wollen, dass du so traurig bist. Nee, ist richtig. Ich möchte dir noch etwas sagen. Ich finde, du bist ein ganz, ganz toller Typ, ja. Dankeschön. Danke. Ein ganz, ganz toller Typ. Danke, Thorsten. Schönen Dank, dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne, Thorsten. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ja. Tschüss. 1.40 Uhr haben wir gleich und hier ist Ines. Ines ist 51. Guten Morgen, Ines. Hallo, Ines. Hallo. Ines. Hallo. Ich war gerade schuld. Ines, schön, dass du da bist. 51, stimmt das? Ja. Ja. Um was geht es bei dir? Ja, ich hatte ja schon mal kurz angedeutet, und zwar, dass ich jetzt praktisch in einem ganz neuen Bundesland wohne seit kurzer Zeit und dass ich eben so, also noch hier so ein bisschen Anschlussprobleme habe und dass ich halt hier auch wegen der Arbeit hergezogen bin. Und in welchem Bundesland bist du denn jetzt, wenn ich fragen darf? In Nordrhein-Westfalen. Ah, bei uns hier also. Ja, und das ist halt sehr weit von meinem vorhergehenden... Wo ist denn deine Heimat? Woher kommst du das eigentlich? Das war in Weimar in Thüringen. Ah, ja, das ist natürlich ein bisschen weit weg, ja. Ja, und ja, ich habe halt hier eine sehr schöne Arbeit gekriegt und bin da auch sehr froh drüber, dass ich nach sehr langer Arbeitslosigkeit, beziehungsweise ich bin berentet und habe dann sehr, sehr wenig Chancen gehabt, eine Arbeit zu bekommen. Und habe halt jetzt was bekommen und auch das, was ich auch nochmal selbstständig halt als Ausbildung gemacht habe, also sowas Ähnliches. Und was ist das, was du hier arbeitest jetzt? Musikalische Früherziehung. Ah. Ja, und das macht mir auch sehr viel Spaß. Super. Und du warst auch bereit dann dafür, deine Heimat zu verlassen und nach NRW zu gehen? Ja, das also war eigentlich auch der Hauptgrund. Also auch eben dann halt eben auch mein Partner. Aber das war so der Hauptgrund, weil ich wirklich eben seit... ja, eigentlich jetzt schon fast 10 Jahre keine richtige Arbeit mehr hatte. Super, Gratulation, Mensch. Ja. Das ist ja ganz toll. Und das war auch so, dass ich mich gar nicht irgendwie groß bewerben musste, sondern dass ich einfach hier, also ich hatte so eine Intuition, ich schaffe das. Ja. Beziehungsweise ich habe hier irgendwie mehr Chancen als halt in Thüringen. Ja. Und hatte natürlich auch noch eben einen Partner kennengelernt vor einem Jahr. Und den habe ich auch gedacht, das ist super, das ist er und es klappt alles wunderbar. Und ist der Partner jetzt mit hierher gekommen? Nee, der ist ja hier aus Nordrhein-Westfalen. Ach, der ist aus Nordrhein-Westfalen. Und ich war halt im Februar hergekommen und habe allerdings eben, da haben wir nicht gleich zusammen gewohnt, da habe ich in so einer Ferienwohnung gewohnt und... das klingt doch alles gut. Oder gibt's, ja, da habe ich in der Zeit sofort einen Monat später halt diese, also habe mich ein bisschen umgehorcht, habe zugehört überall und so, und da habe ich das sofort angeboten gekriegt. Und deswegen war dann mein Entschluss, also ab... Jetzt erzählst du mir das? Das ist eine tolle Geschichte, das ist eine Erfolgsgeschichte, finde ich. Ja. Höre ich denn in der Stimme doch irgendwie ein Aber mitschwingen? Ja. Nämlich? Ja, mit meinem Partner eben, dass wir eigentlich schon, ja, vielleicht zu große Zukunftspläne hatten. Also wir wollten gleich dann ein Haus kaufen und weil es eben nicht möglich war, hier in dem Haus zu leben, in dem er lebt. Das ist so... das ist so, dass die Schwester und die Mutter, die ist leider mittlerweile schon verstorben, hier noch mitgelebt haben und dass es aber auch rein räumlich so ist, dass man hier nicht wirklich alleine abgeschlossen hat. Was ist jetzt mit dem Partner? Klappt das nicht mehr? Nee. Warum klappt es nicht? Also erstmal habe ich dann, ich bin jetzt seit August richtig hierher gezogen und da habe ich mitgekriegt, also er trinkt heimlich. Wie alt ist er eigentlich? 59. 59, er trinkt heimlich. Ja, er trinkt eben heimlich und deswegen weiß ich gar nicht, wie viel er trinkt. Ich krieg's zwar immer irgendwie mit, wenn ich ihn sehe, und er geht mir jetzt auch voll aus dem Weg, weil ich schon auch sehr direkt bin und ihn anspreche. Jetzt haben wir gerade nicht ganz verstanden, wie und wo ihr jetzt wohnt. Habt ihr denn schon ein Haus? Nein, das hat er abgesagt. Ja. Und wo wohnt ihr jetzt? Jetzt wohnen wir halt in dem Haus hier mit der Schwester. Ach so, aber das ist alles nicht so. Nee, das ist überhaupt nicht toll, weil ich wohne jetzt hier mittlerweile im Wohnzimmer. Ja. Weil ich ihn auch wirklich nicht attraktiv finde, wenn er getrunken hat. Und vor allem, wenn er heimlich trinkt, ist es ja so, dass er dann auch schnell in sich was reinkippt. Wie oft bemerkst du das denn, dass er besoffen ist? Also jetzt geht er mir fast immer aus dem Weg. Es gibt keinen guten Tag oder auf Wiedersehen. Oder ach so. Er schleicht auch manchmal an mir vorbei und fährt einfach weg heute. Also jetzt ist bald... Das klingt ja nun wirklich alles andere als rosig. Da ist ja dann... alles irgendwie ja, im Moment. Ja, also dadurch, dass ich ihn einfach nur angucke und er merkt ja an meinem Blick, dass ich weiß, was los ist. Also kann man sagen, dass der Alkohol schuld ist, ne? Das weiß ich eben nicht. Du hältst es für möglich, dass grundsätzlich du mit ihm vielleicht gar nicht so richtig zurechtkommst und das ein bisschen mit rosaroter Brille gesehen hast vorher? Ja. Vielleicht. Das kann so sein, ja. Gibt es denn auch Charaktereigenschaften von ihm, die du nicht so jetzt mittlerweile nicht so magst? Ja. Zum Beispiel? Dass er nicht wirklich zu mir hält. Wie merkst du das? Ja, wenn es hier so Auseinandersetzungen gibt mit der Schwester oder ja. So, dann... Dann ist er nicht eindeutig. Ist er nicht eindeutig, hält er nicht wirklich zu mir. Was noch? Und, ja, und ja, also dass er eben auch die Verantwortung abgibt oder feige ist, also das. Ja. Wie ist denn euer Kontakt überhaupt miteinander? Geht ihr noch zärtlich manchmal miteinander um oder gar nicht mehr? Ja, manchmal. Das ist ja das Komische. Dass, also Sex haben wir überhaupt nicht mehr. Ich schlafe halt hier und er eben oben. Mhm. Und könntest du dein Gefühl beschreiben, was du zu ihm... Ach, ich bin da eigentlich total traurig. Also mich hat das... traurig und hin und her gerissen? Oder... Also ich muss mal so sagen, eigentlich weiß ich, dass ich nicht mit einem Mann leben möchte, der nicht einsieht, dass er trinkt und auch was dagegen tut. Kann ich verstehen. Dass er also sich nicht öffnet, sag ich jetzt mal. Finde ich eine richtige und gute Einstellung, ja. Also er hat schon, wenn ich halt auch versucht habe, mit ihm so zärtlich zu sprechen, dass er sich doch nicht ertrinken soll und so, hat er schon eben auch mal gesagt, er würde das für mich machen. Und da habe ich eben dann sofort, also erstmal musste ich so schlucken und habe dann eben gesagt, da bin ich mit überfordert. Das ist. Ist er denn einsichtig, dass er Alkoholiker ist? Naja, in dem Moment schon. Und im Moment später schon wieder nicht mehr. Ich denke schon, dass er selber schon weiß, dass das irgendwie eine schlimme Sache ist. Und wie ich eben auch von der Schwester erfahren habe, hat er das eben auch schon früher gemacht. Und die Mutter... Das wollte ich jetzt fragen. Hat auch schon mal so ihn angesprochen oder überhaupt ist es eben auch schon mal zur Sprache gekommen. Aber er weicht dem eben aus. Hm. Geht er eigentlich einem Beruf noch nach? Ja, sehr. Ja, ja. Das ist ja das. Also er hat einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Es gibt viele Leute, die voll im Berufsleben stehen. Chemie und das Schlimme ist eben... Was ist Doktor der Chemie? Ja. Ja, es gibt Menschen mit hochanspruchsvollen Berufen, ja. Chirurgen, alles Mögliche, die Alkoholiker sind. Ja. Und das ist eben so, also er tut mir furchtbar leid. Er hat sehr, sehr viele schöne Talente, ist sehr intelligent. Mhm. Und wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, das ist er. Ne? So, es war auch wirklich die erste Zeit. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, so. Jetzt würde ich das spontan sagen. Du hast einen Job. Das heißt, du verdienst Geld. Das heißt, ich verdiene etwas dazu. Wie gesagt, ich darf ja gar nicht so sehr viel verdienen. Und, also ich darf nicht so viel dazu verdienen. Ne? Und als Rentnerin. Okay, aber du könntest ja eine eigene Wohnung leisten. Das ist so, ich habe halt jetzt ganz viel verkauft von meinen Möbeln, weil es eben hieß, wir ziehen in das Haus und wir übernehmen da ganz viel. Gut, das kann und das Problem... Das war erstmal was, wo mir der Boden unter den Füßen weggerissen war. So spontan würde ich jetzt sagen, du musst, das allererste, was passieren muss, du musst da raus. Du musst irgendwie eine eigene kleine Wohnung haben. Dass du erstmal auf räumliche Distanz zu ihm kommst. Weil so ist das so ineinander verwoben und das... an jeder Ecke kann es da knallen und Spannungen geben. Und auch wenn du die Möbel verkauft hast, dann muss es doch jetzt irgendwie Mittel und Wege geben, dass du für eine Weile erstmal das Gröbste irgendwie zusammenkriegst. Naja, das eigentliche Problem ist auch, dass ich hier so fremd bin und dass ich dann so eine Angst habe, alleine zu sein und... Du bist eine gestandene Frau. Ja, warte mal. Und dass ich halt dann irgendwie auch niemanden in der Not hätte. Ich habe ja alle Freunde dort und mein Sohn ist auch noch dort und er studiert noch. Und das ist hier nicht so einfach wie bei uns, dass man da mal Leute findet, noch einladen kann und... Ich weiß, es ist überall schwer, erstmal Fuß zu fassen. Ja, ich bin eigentlich ein Typ und ich... das merke ich schon, dass das ein Unterschied hier ist in Nordrhein-Westfalen. Also nicht, dass die Leute. Darf ich mal fragen, in welcher Stadt du bist? Aus Weimar. Nee, in welcher Stadt du hier jetzt bist? Ach, jetzt bei Borken. Ja. Nee, von Borken. Ja. Aber du spielst doch nicht mit dem Gedanken, deinen Job hier aufzugeben wieder. Nee. Ich gehe nicht mehr zurück, das weiß ich. So, dann muss man jetzt in den sauren Apfel beißen. Und du musst nach vorne gucken. Ich wollte jetzt erstmal noch die Fahrerlaubnis machen und dann erst gehen. Ich wollte erstmal irgendwie auch flexibel sein. Ja. Meine Behinderung ist ja, dass ich nicht richtig gut weit laufen kann und dass ich wirklich... Das ist jetzt auch egal, was man da zuerst mal hat. Aber die Richtung muss sein, du musst da raus aus der Wohnung. Ja, das habe ich sowieso vor. Absolut, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Und dann musst du weitersehen. Ich bin wirklich eben traurig, dass ich würde halt irgendwie gern noch irgendwie... einen Tipp kriegen, wie ich an den Mann wieder rankomme. Klar, Ines, ich will dir mal was sagen. Ich will mal sagen, wenn jemand Alkoholiker ist, das ist eine alte Weisheit, kann man, obwohl man das als Angehöriger oder als liebender Mensch so gerne täte, kann man dem im Grunde gar nicht helfen. Man kann dem vielleicht dadurch helfen, indem man den schockiert, zum Beispiel indem man geht. Ja. Aber durch gutes Zureden und so ist da nicht viel zu machen. Das muss der selbst entscheiden. Nee, ich möchte ja auch den Chor spielen, ne? Aber das meinte ich jetzt nicht damit, aber. Ich glaube, wenn vielleicht du ausziehst. Kann ich ihm irgendwie einen Tipp geben? Ich lege manchmal so Briefe hin oder irgendwelche. Können wir dir gerne ein paar Sachen geben? Die Tipps kannst du ihm hinlegen. Aber die musst du ja selbst umsetzen. Wollen, das weiß ich. Die musst du ja umsetzen. Vielleicht ist es auch schon ein kleiner Schock für den, wenn der merkt, dass du da ausziehst, dass du es ernst meinst. Das könnte schon sein. Vielleicht ist der auch ganz froh, das kann auch sein. Kann auch sein. Ich kann es nicht einschätzen, wie der drauf ist. Weiß jetzt gar nichts mehr im Moment. Das ist alles wirklich ganz anders. So, pass auf. Wir gucken mal ein bisschen im Hintergrund und geben dir noch ein paar Sachen an die Hand. Die kannst du ihm aber nur hinlegen. Mehr kannst du nicht machen. Ja. Und dann musst du dein eigenes Leben in die Hand nehmen. Ja. Du hast ein großes Glück gehabt durch diesen Job. Ich bin sicher, dass du über kurz oder lang auch hier Fuß fassen wirst. Aber du musst jetzt halt den sauren Weg erstmal gehen die nächste Zeit. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder, Ines. Ja, danke. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Und wen habe ich denn hier? Hier ist Frank, der ist 41. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Was gibt's? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Keine Lust auf Sex oder geht nicht mehr oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Verheiratet? Ja, seit 10 Jahren. Ja. Eigentlich glücklich, sehr glücklich verheiratet. Ich liebe auch meine Frau. Habt ihr Kinder? 2 Kinder. Ja, die sind wie alt? 14. Also ich ist schon vor der Ehe gekommen, eins. Ja. Und ein 10 Jahre alt. Verstehe. So. Und diese Sexunlust, wie lange hast du die schon? Also die Lust ist da, aber irgendwo, weiß ich nicht, klappt nicht mehr so richtig. Moment, das ist ein Unterschied. Also die Lust ist da, aber es klappt nicht. Genau. Und seit wann bemerkst du das? Ja, das ist jetzt schon, also ein bisschen länger schon eigentlich, also mittlerweile schon fast ein Jahr. Mhm. Und natürlich, die Situation wird immer schlimmer. Das heißt? Meine Frau merkt das natürlich auch. Ja, die Frau würde schon gerne, aber bei dir geht's nicht mehr so natürlich, richtig. Natürlich, die würde sehr gerne. Mhm. So, und ich... Und du windest dich dann immer raus und... Entweder ich suche eine Ausrede oder ich lasse mir was anderes einfallen. Mhm. So, und wenn ich es mir mal vornehme... Ich sag mal, so wie heute Morgen, sie schön zu wecken mit Frühstück am Bett und so weiter. Mhm. Hab's versucht und es ging wieder nicht. Mhm. Ja, das ist natürlich... Warum geht's nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es Findest nicht. Du deine Frau nicht mehr attraktiv? Was war das jetzt? Findest du deine Frau nicht mehr in dem Sinne attraktiv? Doch, sehr attraktiv. Findest du sie geil? Ja, geil war mal. Genau, darauf kommt's ja an. Beim Sex. Ja, aber trotzdem attraktiv und auch Lust drauf. Aber irgendwo, ich weiß es nicht. Hast du Lust auf die Frau oder Lust auf Sex? Lust auf Sex. Ja. Das heißt, du onanierst auch? Ja. Reichlich und normal? Das klappt auch, ja. Und an wen denkst du? An was denkst du? Auch an meine Frau, auch, ja. Doch, nicht auch nur, an deine Frau. Auch. Aber das ist ja interessant, wenn du sie, was die sexuelle Attraktivität anbelangt, nicht mehr so anziehend findest, dass du dann doch noch an sie denkst. Vielleicht, ich habe das Gefühl manchmal, ich setze mich selber unter Druck. Ach so, dass du dich quasi dazu zwingst, an sie zu denken? Nein, beim Sex mit ihr. Dass ich mich selber unter Druck setze, dass ich es will und in dem Moment, wo ich dran denke, ich will es jetzt, klappt es nicht mehr. Hättest du gerne Sex mit anderen Frauen? Ganz ehrlich jetzt. Wenn du ganz frei wärst? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Angst hätte, davor zu versagen. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich hast glaub, du, hast du, also beim Onanieren klappt es? Da klappt es. Aber ich glaube, ich hätte Angst, mit einer anderen Frau jetzt Sex zu haben und da zu versagen. Also könnte das der Hauptgrund sein, weswegen du mit deiner Frau, dass das nicht mehr so richtig funktioniert? Dass du Angst hast, dass du eine Erektionsstörung hast? Genau. Mhm. Genau so. Und das gibt natürlich Probleme in der Ehe. Mhm. Hat deine Frau was dazu schon gesagt? Ja. Hat sie es kommentiert, oder? Ja, sie denkt, ich habe eine andere. Mhm. Oder, ich weiß nicht, also, ja, doch, sie sagt öfter mal, komm, sag die Wahrheit, hast du eine andere? Mhm. Ich sage, nein, auf keinen Fall. Mhm. Ja, und so geht das immer. Mir ist nicht so ganz klar, woher eventuell die Angst der Erektionsstörung kommt. Die kann ja daher rühren, dass man seine Partnerin, wenn man ganz ehrlich ist, sexuell nicht mehr anziehend findet. Und dann hat man natürlich Angst vor einer Erektionsstörung, weil das könnte so passieren. Wenn du mir aber sagst, dass du die Angst auch eventuell bei einer anderen Frau hättest. Doch, die habe ich bei jeder Frau, würde ich die haben. Das weiß ich. Also es ist ein rein seelisches Problem, weil beim Onanieren klappt es wunderbar. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ja. Es ist genauso, wenn ich mit meiner Frau schlafe und sie sich Mühe gibt, also mit mir, klappt es auch irgendwann. Macht es dir dann Spaß mit ihr? Ja, sag mal jein. Was macht nicht Spaß mit ihr? Ja, es ist natürlich im Laufe der Jahre immer wieder dasselbe. Hat sich abgenutzt. Genau. So, und das macht natürlich dann keinen Spaß mehr. Ja, also es ist auch immer so, die gleichen Rituale, sag ich mal so. Genau, immer dieselben Rituale, genauso. Ja. Ja, kann ich verstehen, dass man da irgendwann auch keinen Bock mehr hat. Dass man da auch nicht mehr scharf wird. Ja, aber ich habe ja Lust, das ist es ja. Das ist ja mein Problem. Ja, ist mir schon klar, dass du Lust hast. Ja, ja. Wenn es dann zum Sex mit deiner Frau kommt, so wie du es gerade geschildert hast, an was denkst du währenddessen? Wie soll ich das erklären? Ja, natürlich denke ich dann an Sex, also mit ihr. Also du denkst dann nicht an irgendwelche anderen Frauen oder irgendwelche... Nein, ich bin auch noch nie fremdgegangen oder sonstiges. Also habe ich auch noch nie nötig gehabt, weil ich kriege eigentlich von meiner Frau das eigentlich, was ich will. So, weil sie selber auch Lust hat. Wäre das für dich eine schlimme Einsicht oder schlimme Erkenntnis, wenn du sagen würdest, eigentlich ist das sexuelle Interesse an meiner Frau aufgrund des langjährigen Zusammenseins vorbei. Wäre das eine schlimme Erkenntnis, wenn du sagen würdest, es ist eigentlich ausgebrannt? Es wäre eine schlimme Erkenntnis, ja. Großes Problem bei vielen Paaren, die sehr lange zusammen sind, sage ich dir. Das kann sein, ja. Und man scheut sich auch vor dieser, man hat Angst vor dieser Erkenntnis, weil dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das das Ende? Oftmals bedeutet das. Weil ich liebe meine Frau. Ja, das ist das Dilemma. Man liebt seinen Partner, aber man hat sexuell eigentlich keine große Anziehung mehr dahin. Genau, nicht mehr dieses Interesse so wie damals. Genau, ganz genau. Ich weiß, wie wir zusammengekommen sind. Wir sind manchmal tagelang nicht rausgekommen. Also, deswegen. Ich sag dir, das ist in der Tat ein so großes Problem, was so viele Paare haben und was sehr, sehr schwer zu lösen ist. Ich glaube ja persönlich, dass wenn sich eine sexuelle Attraktivität mal wirklich ausgereizt hat, kriegt man die auch nicht zurücktherapiert oder so. Das war's dann. Es gibt sicher Ausnahmen, wo man wieder was aktivieren kann oder man sucht neue sexuelle Spielarten zu zweit, indem man vielleicht in den Swingerclub geht oder ich weiß nicht, irgendwas, was Neues anfängt, dann kann es vielleicht wieder in die Gänge kommen. Wäre das für euch eine Option, dass ihr mal irgendwie ganz neu über Sexualität nachdenkt? Weiß nicht, vielleicht sollte man mal drüber sprechen oder so, aber irgendwo habe ich da auch Hemmung. Nee, mach das. Sprich es mal aus. Sprich mal aus, sagst du, wir sind jetzt so lange zusammen, wir haben so geile Sachen früher gemacht. Vielleicht könnten wir jetzt nach 10 Jahren mal andere Wege gehen. Sie soll mal ganz offen sagen, vielleicht hat sie ja auch gar nicht mehr so richtig Lust. Da sind natürlich auch immer die Kinder im Weg. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ja, klar, natürlich, ja. Deswegen redet mal offen drüber. Vielleicht gibt es ja sexuelle Dinge, die euch beide interessieren, die ihr zusammen neu anfangen könnt. Und dann wäre das vielleicht die Rettung. Ja. Ist zumindest ein Versuch, das Ganze wert. Vielleicht wäre das mal ein Weg, ja. Ja. Das stimmt. Denn aufgeben kann man immer noch und ganz zum Schluss und kann sagen, ne, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das möchte ich nicht. Ne? Ja. Das möchte ich auf keinen Fall. Red mal Tacheles mit der Frau. Vielleicht findet die das auch gut und dann kommt ein bisschen neuen Wind in eure Beziehung, in das Intimleben. Ja. Frank. Vielleicht wäre das mal eine Lösung. Ja, ich wünsche alles Gute. Domian, schönen Dank. Schönen Sonntag. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und diese Woche in der Technik. Tobias Linke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und in der Nacht vom Montag auf Dienstag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio und Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Ciao.